machen wir weiter. Die Zeit läuft, im Himmel gibt es dann diese Zeitbeschränkungen nicht mehr. Ihr sitzt jetzt hier vorne. Ja, im Herzen seid ihr so nah. Jetzt seid ihr ähnlich auch hier im Raum so nah. Zurück auf hüpfen kann ich noch nicht, muss ich noch üben. Aber runterspringen kann ich. Ach, diese zwei Helden im Reiche Gottes, liebe Gerd und liebe Dina. Es ist noch nicht vorbei. Wir werden noch sehen, was Jesus gesagt hat, wird er tun. Das sage ich dir. Die, die auf den Herrn warten, haben neue Kraft. Die werden auffahren wie die Adler, mit Schwingen, mit Flügeln. Ich freue mich immer so, wenn ich euch beide sehe. Wenn ich eine Nachricht kriege über Telegram und eure Stimme höre, und den Gerd und dann die liebe Dina, ach, das schmilzt mir mein Herz. Debbie und ich haben euch so, so, so tief ins Herz geschlossen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So tief, so tief, so tief. Irgendwann sollt ihr mal zu uns nach Brasilien kommen, ha? Debbie, was meinst? Wollt ihr mal kommen? Nach Brasilien? Urlaub machen, nicht Waisenhäuser. Bei mir im Haus sitzen, dich von Debbie bekochen lassen und von mir knuddeln lassen. Hört zu, wenn ihr euch einen langen Flug zutraut, ich zahle euch beiden den Flug. Frankfurt, Sao Paulo mit der Lufthansa direkt, dort hole ich euch ab und ich zahle euch beiden den Flug. Kommt ihr? Danke für die Einladung, das hat er schon mal gesagt. Also doppelt hält besser oder wie auch immer. Wir sind durch eine spezielle Zeit gegangen und wir haben mit dem Herrn einen Bund gemacht. Wir durften schon viel erleben und so weiter. Und da haben wir gesagt, Herr, wenn du dich bewegst, bewegen wir uns auch. Und wenn du dich nicht über uns bewegst, in der Form, dass wir was tun sollten, dann werden wir in dieser Situation bleiben. Und das ist die Antwort. Bewegt er sich, kommen wir. Okay. Debbie, hol dir eine Kopie von den beiden besten Buch, das Ticket. Denn dann hat sich was bewegt. Hör zu, ich meine das 100% ernst. In dem Augenblick, wo ihr beide mal kommen wollt, ein Telegramm, dann schauen wir auch Termin, dass ich nach Hause komme, hat ja keinen Sinn. Wenn ihr kommt, nicht, bin ich zu Hause. Man musste etwas vorplanen. Aber wenn man gut vorausplant, dann erwischt ihr mich auch zu Hause. Und ich nehme sogar ein bisschen frei von der Arbeit, um mit euch zwei Zeit zu verbringen. Aber ich meine das ganz im Ernst. Wenn ihr kommen wollt, ich zahle euch den Flug, ich fliege rüber, ich kümmere mich um euch, Debbie kümmert sich um euch, wir lieben euch, wir plaudern, wir trinken gutes Bier, trinken guten Wein, essen gutes Essen und freuen uns einfach, dass wir so gute Freunde sind. Die Einladung steht. Das meine ich ganz, ganz, ganz, ganz im Ernst. Einfach euch verwöhnen, nichts tun, gar nichts, nur sitzen und genießen. Ich sage dir, die Debbie, die... Wir haben jetzt nur eine Dreiviertelstunde Zeit, weil um 17.30 Uhr gibt es schon wieder Pause. Ja, so viele Pausen in Deutschland, das bin ich gar nicht gewöhnt. Das ist ja... An so einen Leben, so einen langsamen Lebensstil tue ich mir richtig schwer, mich daran zu gewöhnen. Kaum Arbeit, man kriegt schon wieder eine Pause. Wo gibt es denn sowas? Normalerweise arbeitet man ja etwas mehr, aber gut, irgendwann, so ist es halt in Deutschland. Wenn wir mal hier leben, dann gibt es wenige Pausen, gell, Debbie? Debbie gibt mir Thumbs up, das heißt, sie sagt, yes, I'm with you. Übrigens, heute am Abend werden wir dann die Taufe haben und danach sind wir noch gerne bereit, euch zu dienen. Und meine liebe Debbie auch. Die Debbie hat so viel zu geben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mit ihr darüber geredet und sie ist bereit, das zu tun. Also am Abend, ich werde gerne mit euch reden und beten. Ah. Und Debbie auch. Debbie ist zwar Amerikanerin, aber sie spricht fließend Deutsch. Debbie spricht fließend, perfekt Deutsch. Sie kann sich gut mit euch unterhalten. Ihr könnt gern zu ihr kommen, mit ihr reden und sie betet auch für euch. Ich sage euch, die Frau ist... Ja, okay. Ich bin um die ganze Welt gereist. Nicht um die ganze Welt, etwas mehr als 70 Ländern. Aber viele Orte der Welt habe ich gesehen, habe vieles miterlebt in meinen etwas 4 Jahrzehnten im Herrn dienen, habe alles Mögliche gesehen und erlebt. Aber ich muss euch sagen, mit all den zigtausenden Frauen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, habe ich nie in meinem Leben eine irgendwo gesehen, die es mit mir 36 Jahre ausgehalten hätte. Sie hat es geschafft. Die Debbie ist mein persönlicher Held. Weil ihr seht mich hier, ihr denkt mich, ah, der Reinhard ist ein lieber Kerl, ah, der Reinhard ist ein toller Kerl, muss mal leben mit mir. Aber Debbie schafft es irgendwie, sie schafft es. Sie ist hier, sie ist... Bitte? Das weiß ich. Ist mir völlig bewusst. Aber wenn wir Debbie so viel Klatschen geben würden, wie sie sich verdient, dann würde ich hier gar nicht mehr zum Predigen kommen, dann würden wir nur mehr klatschen. Aber auf jeden Fall, am Abend dann, ich bin gerne bereit, mit euch zu reden, zu beten und Debbie auch. Also ihr könnt zu ihr kommen oder zu mir kommen, wie ihr wollt. Wir haben am Nachmittag aufgehört mit diesem Bibelvers von Kolosser Kapitel 2, Vers 16 und 17, dass wir uns nicht richten lassen wegen Speise und Trank, weil alles ist ein Schatten, aber Christus ist das Wesen des Schattens. Ich habe das mal so klar demonstriert für unsere Schüler in Brasilien. Ich habe Debbie gebeten, sich dort hinzustellen, wo die Sonne reinfällt, und damit sie einen Schatten wirft. Und dann warf Debbie diesen Schatten auch am Boden. Und ich schmiss mich auf den Boden wie ein Verrückter. Und ich begann, es war schmutziger Boden, nicht sauberer, so wie hier. Und ich schmiss mich auf den Boden, ich begann diesen Schatten zu küssen, zum Armen, zu küssen, zum Armen, zu küssen, zum Armen. Und alle dachten sich, der ist verrückt. Und dann habe ich ihnen gesagt, schau mal, das haben wir gemacht. Alle diese Dinge, Feste, Sabbate, Opfer, was weiß ich, alles im Alten Testament, das auf Christus hinzeigt, ist ein Schatten. Ein Schatten. Das Wesen ist Christus. Und wir küssen den Schatten und verpassen Jesus. Und so oft haben wir es immer wieder gemacht. Und das ist dir eigentlich absurd, wenn du denkst. Und wenn du mal Jesus ergriffen hast, erkannt hast, in deinem Herzen erlebt hast, dann interessiert dich kein Schatten mehr. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr werden wir sehen, wo wir hinschauen in der Bibel, desto mehr sehen wir, wie alles auf ihn hindeutet, wie alles zu unserem unwahrscheinlich wunderbaren Jesus hindeutet, der uns den Vater geoffenbart hat und der uns gezeigt hat, wie herrlich und wie wunderbar der Vater ist. Gott ist tatsächlich viel besser, als du es dir vorstellen kannst. Und wisst ihr, und oft ist es so, dass wir leben einfach unser Leben hin als Reaktion auf das, was in unserem Leben geschieht. Vor vielen Jahren hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, ich möchte nicht, dass du dir jemals eine Reaktionstheologie zurechtlegst. Und ich habe mir gedacht, Reaktionstheologie, das ist ja gar nicht in der Bibel. Als ich begonnen habe, mit dem Herrn darüber zu reden, denke mal, wie viele Reaktionstheologien wir haben. Wir erleben etwas, was nicht hineinpasst in unser Leben oder was wir nicht einordnen können, was wir nicht verstehen können. Und dann bauen wir eine Theologie auf als Reaktion auf das, was wir erlebt haben. Und das dürfen wir nicht. Was wir glauben, unsere Theologie, unsere Lehre von Gott, muss das sein, was wir erkannt haben von seinem Wort her. Und darf keine Reaktion sein auf irgendetwas. Und so oft ist es ja, wir leben etwas, und dann bauen wir uns eine Theologie, ein Gottesbild zusammen, das nicht basiert auf das, was Gott uns durch Jesus Christus zeigt, sondern es hat seine Basis auf das, was wir jetzt erlebt haben. Und da müssen wir so aufpassen, wie oft reagieren wir, der Teufel glüht uns irgendwas an, trichtet uns was ein, oder die Umstände sagen etwas, und anstatt zu agieren, Christus gemäß, reagieren wir den Umständen gemäß. Und wenn wir mal erkennen würden, wie genial und wie gut und wie großartig Gott ist und wie herrlich sein Werk durch Jesus Christus ist, dann bräuchten wir nicht ständig reagieren, wenn die Umstände sich ändern. Im Grunde genommen, wenn wir nicht lernen, so zu leben, wie der Herr es uns gezeigt hat, dann werden wir unser Leben verschwenden, Zeit, Energie, Finanzen, Kraft, werden wir verschwenden, ständig zu reagieren auf das, was um uns herum geschieht. Aber wenn wir lernen, wie gut er ist, auf ihn fokussiert zu bleiben und unseren Fokus auf Jesus zu halten, dann können die Umstände sein, wie sie wollen. Wir brauchen nicht ständig reagieren. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Denn wenn die Umstände sich ändern, wie oft bezweifeln wir dann die Güte Gottes? Denke mal daran. Die Frage wird immer wieder gestellt, ja, wenn Gott gut ist. Und diese Frage alleine bedeutet, dass wir uns nie sicher geworden sind, dass er wirklich gut ist. Wenn in deinem Herzen verankert ist, dass Gott gut ist, nur gut ist, außer gut nur gut ist, in Christus hat er uns das bewiesen und gezeigt und vorgelegt. Wenn das in deinem Herzen verankert ist, dann kann alles um dich herum völlig konträr sein zu dem, was du dir auch erwartet hast. Es wird dich nicht mehr erschüttern. Was erschüttert uns so sehr in den schwierigen Umständen? Denk mal drüber nach. Was ist es, was uns erschüttert, wenn wir durch harte Zeiten gehen? Es sind nicht die harten Zeiten. Wir glauben, es sind die harten Zeiten, die uns erschüttern. Was uns wirklich erschüttert, das ganz tief drinnen, tief, tief, tief in unserem Herzen, das wir gar nicht bewusst wahrnehmen, tief drin in unserem Herzen ist nicht diese Sicherheit, dass er gut ist. Denn wenn in diesem Herzen es gefestigt ist, er ist so gut und in Jesus hat er mir das gezeigt, dann ist eigentlich völlig egal, was wir heute durchmachen. Es ist egal, was die Situation ist. Es ist egal, was wir um uns herum hören. Es ist egal, was wir erleben. Er ist gut. Und sein Charakter ändert sich nicht. Und das ist, was wir brauchen für die Zeiten, die auf uns zukommen. Dass wir im Herzen diese tiefe, tiefe Sicherheit haben. Wow, er ist so gut. Er ist so gut. Er ist so gut. Denk mal daran, wenn ein Kind ganz sicher ist, dass der Vater der perfekte, vollkommene, liebevolle Vater ist, der ihn liebt, der ihn annimmt, der ihn schätzt, der ihn achtet, der ihn ehrt. Wenn das Kind mal durch Schwierigkeiten durchgeht, wird das Kind nicht aus der Bahn geworfen. Wisst ihr, als wir unseren Clayton adoptiert haben, 15 Jahre, denkt ihr mal, einen 15-jährigen schwarzen Jungen, der Straßenkind war, der im Waisenhaus lebte, eins von 11 Kindern, sexuellen Missbrauch erlebte, der eigentlich traumatisiert war, bis zum geht nicht mehr. Und wir haben ihn adoptiert. War es leicht? Nein. Da gab es Phasen, wo Debbie zu mir sagte, sie rief mich an eines Tages, ich war nicht zu Hause, sie sagte, ich schaffe das nicht. Der Junge muss zurück ins Waisenhaus. Seine Lehrerin lief gerade aus dem Haus raus, heulend. Ich pack den Jungen nicht. Und Debbie hatte die Größe. Ich nehme meinen Hut vor dieser Frau. Debbie hatte die Größe, zu erkennen, dass ihre Reaktion auf dieses chaotische, furchtbare, falsche Verhalten unseres Sohnes, den wir dabei waren zu adoptieren, wir waren im Adoptionsprozess, aber er lebte schon mit uns. Nur wir hatten noch nicht die letztendlichen Papiere bekommen. Debbie hatte die Größe zu sagen, warum bin ich so zornig mit diesem Jungen? Was ist es in meinem Herzen, das diese Reaktion hervorruft? Und Debbie schaute in ihr eigenes Herz und der Geist Gottes hat ihr geholfen, ihr eigenes Herz so zu ändern. Und der Junge brauchte nicht zurück ins Waisenhaus. Sie hätte als Mutter ganz einfach sagen können, Moment, ich bin die Mutter, so werde ich nicht behandelt. So behandelst du Frauen nicht, so behandelst du die Lehrerin nicht, auf diese Art und Weise nicht. Nein, wir mussten den Jungen Grenzen setzen, wir mussten den Jungen erziehen. Aber meine Debbie hatte die Größe zu sagen, dass ich so zornig bin mit einem Jungen, der diese Dinge macht. Was ist in mir drinnen? Wo kommt die Reaktion her? Und der Herr hat ihr geholfen, hat ihr das gezeigt. Und sie konnte sich auch dadurch verändern. Und heute ist der Junge 2,5 Jahre bei uns. Und die Leute, die ihn vorher gekannt haben und jetzt kennen, alle sagen das Gleiche. Alle. Das gibt's doch nicht. Leute sagen, so ein Wunder haben sie noch nie gesehen, dass ein Junge im Teenageralter, und er ist ein normaler Teenie, ein Junge im Teenageralter sich so verändern kann. Und wisst ihr, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, wie gut Gott ist und wie herrlich Gott ist und wie genial Gott ist, dann hätte ich in diesen schwierigen Umständen oft falsch reagiert und oft falsch gehandelt. Und wenn du heute unseren Clayton siehst, und wir bringen ihn im Januar, sind wir wieder in Europa, da kommt er ähnlich mit, damit er seine Großeltern kennenlernt, seine Verwandten kennenlernt. Wenn du heute Clayton siehst und ihn fragst, wie Gott ist, der braucht nicht mal nachdenken. Der hat so eine tiefe Sicherheit, dass Gott außer gut nichts anderes sein kann. Er ist nur gut. Er hat ein Gottesbild, das so, weißt du, so herrlich ist, so genial ist. Und wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, die schwierigen Zeiten werfen dich nicht aus der Bahn, aber das, was du über Gott glaubst, wirft dich aus der Bahn. Denk mal, wie viele Menschen sind durch Verfolgung gegangen, mit erhobenem Haupt zum Scheiterhaufen. Lest mal die Geschichten der Martyrer. Und einer dieser Martyrer würde gefragt, so, wo ist denn Gott jetzt? Kann dich Gott dich retten vor dem Scheiterhaufen, auf dem ich dich verbrenne? Was kann denn Gott jetzt für dich tun? Der Mann lächelte und sagte, was Gott für mich tun kann, ist mich zu befähigen, dich zu lieben. Und verbrannte am Scheiterhaufen diesen Menschen lieben, der ihn umbrachte. Die Umstände werfen keinen Christen aus der Bahn. Das falsche Gottesbild wirft die Christen aus der Bahn. Hör mir zu. Die Umstände werfen keinen Christen aus der Bahn. Das falsche Gottesbild wirft den Christen aus der Bahn. Wenn wir nur den einzigen Vers, Römer 8, Vers 28 im Herzen glauben würden, weil wir überzeugt sein würden, wie gut Gott ist, darum wissen wir, dass alle Dinge zum Besten wirken oder zum Guten mitwirken. Denen, die ihn lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Stell dir vor, du bist 100% überzeugt, egal was du heute durchmachst, morgen durchmachst, nächstes Monat durchmachst, egal was du wann durchmachst, es wird immer gut sein für dich und es kann nichts anderes rauskommen als Gutes. Sag mir nochmal, ob irgendeine Situation dir Stress bereiten würde. Aber wie sollst du glauben, dass alles zum Guten mitwirkt, wenn du nicht mal überzeugt bist, dass derjenige, der alles zum Guten mitwirken lässt, gut ist und außer gut nur gut ist und nichts außer gut ist? Und es kommt immer wieder zurück zum Wurzel der Problem, dass unser Herz nicht überzeugt wurde, er ist gut. Er ist vollkommen, er ist Liebe, er ist gut. Und wenn unser Herz zu dem Punkt kommt, dass wir so überzeugt sind, wie gut er wirklich ist, dann ist es gar nicht mehr schwer für uns zu glauben, dass uns alles auch zum Guten mitwirkt. Denk mal an das Vaterunser. Eine dieser Aussagen, die Jesus gemacht hat, erlöse uns von dem Bösen. Und wir haben so viele Dinge als gut angenommen, die in Wirklichkeit böse sind. Ah, die Krankheit, die hat der Herr dir geschickt, um dir etwas zu lehren. Trag sie geduldig. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und wie Gott Jesus von Nazareth salbte, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, der umherging und Gutes tat und alle befreite, die vom Teufel bedrückt wurden. Wie kann, wenn Krankheit von der Bibel selbst als eine Bedrückung vom Teufel genannt wird, wie kann sie dann gut sein? Stell dir vor, alleine diese Vorstellung, dass Gott eine Person krank macht, wenn Jesus Christus die Krankheit ans Kreuz getragen hat, wenn er sie dir geben will, muss er sie zuerst wieder vom Kreuz zurückholen. Das wäre ein Gott, der mit Jesus nicht in Einheit ist. Jesus sagt, ich nehme sie weg. Gott sagt, ich gebe sie zurück. Jesus sagt, ich nehme sie weg. Gott sagt, ich gebe sie zurück. Jesus sagt, nein, nein, nein, ich trage die Krankheit. Jesus sagt, nein, nein, nein, du tragst nichts, ich gebe sie zurück. Und wir haben so viel absurde Theologien, weil einfach unsere Erfahrung nicht hineinpasst in das, was wir in der Bibel sehen. Und genau da ist eben mein Punkt, dass ich brauche, viele Fragen nicht beantwortet haben. Ich habe mich damals entschieden, als mein Sohn so krank wurde und die Ärzte sagen, wir haben keine Lösung. In dem Augenblick habe ich mich entschieden, auch wenn er stirbt und nicht geheilt wird, ich werde das, was ich glaube, nicht ändern. Das Wort Gottes sagt, für wahr, er trug unsere Leiden. Er nahm auf sich unsere Krankheiten. Und ich habe mich damals felsenfest entschlossen, auch wenn die Leute um mich herum niemand geheilt wird und alle sterben, werde ich das Wort Gottes nicht ändern. Und das schaffen sehr, sehr wenige Leute, schaffen das. Weißt du warum? Weil wir es nicht geschafft haben, unser Herz zu überzeugen, er ist gut, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Und am Anfang war ich, es war für mich ein unwahrscheinlicher Kampf. Wir gingen auf die Straße und wir beteten für die Kranken. Und Debbie sagt das oft so. Sie schnappt mich auf und sie sagt, bet für den, bet für den. Sag ich, du bet für den. Und sie sagt, nein, ich bin noch beim Üben. Und ich sage, ja, dann üb weiter. Und dann sprechen wir über die guten alten Tage vor 30 und mehr Jahren, wo ich betete für den ersten, der wurde kranker, ich betete für den nächsten, der starb, ich betete für den dritten, der wurde auch wieder kranker, alle für dich betete, denen ging schlechter. Und irgendwann dachte ich mir, und dann sagte ich mir selbst, okay, es ist mir völlig egal. Es steht im Wort, es steht im Wort, es steht im Wort, es steht im Wort. Und ich werde mein Herz überzeugen davon. Ich werde mein Herz überzeugen von der Wahrheit, dass Jesus derjenige ist, der heilen will. Und der wird sagen, ich bin noch in der Phase, wo sie alle sterben und kranker werden. Ich übe noch, mach du. Und ich habe gesagt, hätte ich nicht jahrelang geübt, würden sie auch heute noch alle sterben. Üb weiter. Aber wisst ihr, irgendwann kam mal der Punkt in meinem Leben, wo wir begannen, Wunder zu sehen, Heilungen zu sehen, unbeschreibliche Dinge zu sehen. Und dann kommt genau dieser Punkt, ganz genau dieser Punkt. Du betest für 10 Leute, 4 werden geheilt, 6 werden nicht geheilt. Und du gehst nach Hause und du grübelst nach über die 6, die nicht geheilt worden sind. Habe ich alles gemacht. Und du grübelst, warum, warum, warum, warum? Und eines Tages hat der Herr zu mir gesagt, anstatt, dass du die feierst, die geheilt wurden, grübelst du nach über die, die nicht geheilt wurden. Das darfst du nicht tun. Denk mal, der Teich von Bethesda, kennt ihr die Geschichte? Wart ihr schon dort? Wer von euch war schon dort bei diesem Teich? Da haben eine ganze Anzahl Leute Platz. Da waren eine ganze Anzahl Kranke. Jesus ging hin, heilte einen. Einen! Was macht die Religiosität und die Religion? Und warum hat er die anderen nicht geheilt? Da waren doch sicher 20, 30, 40, 50. Was war mit den anderen 49? Ja? Wenn Gott gut ist, warum heilt er die 49 nicht? Was macht die Bibel? Die Bibel feiert den einen, der geheilt wurde. Schau mal, die Bibel feiert, die Bibel legt den Fokus auf das Gute, auf das Wunder, auf das Übernatürliche. Die Bibel legt den Fokus auf diesen einen, der geheilt wurde. Das erzählt die Bibel. Und was tun wir? Wir erzählen die 49 Misserfolge. Wir erzählen das, was wir nicht erlebt haben. Wir sagen, Reinhard, ich habe auch mal geglaubt, weißt du, aber das hat dann nicht so funktioniert. Und wir haben so sehr gelernt, unseren Fokus auf die nicht beantworteten Gebete zu überlegen, anstatt das Wunder, was Jesus bereits getan hat, zu feiern. Und wenn wir lernen würden, ihn zu feiern, das Wunder, das er getan hat, das vollbrachte Werk des Kreuzes, den neuen Bund, wenn wir lernen würden, das ständig zu feiern in unserem Herzen und unser Herz zu fokussieren auf wie herrlich, wie gut er ist, was für einen genialen Charakter er hat, dann würden wir auch viel mehr Wunder sehen. Und das habe ich in meinem Leben damals mich entschieden zu tun. Ich habe mich entschieden, okay, bricht mir das Herz, wenn Leute nicht geheilt werden? Natürlich. Natürlich, ist Jesus hat Mitleid. Aber bevor wir merken, sind wir mitgerissen, weggerissen von dem, was nicht geschehen ist und merken wir gar nicht, dass schon so viel geschehen ist. Merken wir gar nicht, dass schon so viel geschehen ist. Und jedes Mal, wenn wir auf diese Umstände schauen und uns fokussieren auf diese negativen Dinge, jedes Mal ist ja in Wirklichkeit nicht das Problem, dass wir uns auf das Falsche fokussieren. Das ist ja das Wichtige, das wir verstehen müssen. Natürlich, wenn du dich auf das Falsche fokussierst, wird es dein Herz ganz, ganz stark beeinflussen. Aber was ist in Wirklichkeit das Problem hinter dem auf das Falsche fokussieren, auf die Umstände, auf die Probleme. Weißt du, was das wirkliche Problem ist? Damit kreierst du ständig ein falsches Gottesbild in deinem Herzen. Jedes Mal, wenn du auf das dich fokussierst, kein Wunder passiert. Dein Herz sagt, ist das doch nicht so gut, gell? Und ich habe mich entschieden, dass nichts und niemand in meinem Leben wird mir das nehmen, was ich in meinem Herzen ergriffen habe. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Und er ist gut. Wenn die Umstände schreien, er ist nicht gut, dann werde ich still und sage in meinem Herzen, er ist gut. Er hat es durch Jesus Christus bewiesen. Er hat sein Leben niedergelegt. Er hat mir alles gegeben, was ich brauche zum Leben und zum vollen Genüge. In Christus hat er gezeigt, wie gut er ist. Und wisst ihr, und darum, wir müssen ständig auf Jesus blicken. Manche Leute sagen, Reinhard, du bist so auf Jesus fokussiert. Redest nie über den Heiligen Geist, da schreiben mir die anderen drüber. Der Heilige Geist ist ganz wichtig, ist mir völlig klar und ich habe eine gute Beziehung mit dem Heiligen Geist. Der Vater ist ganz wichtig, ist mir völlig klar, aber du kannst den Vater nur in Jesus sehen. Und wie viele Menschen haben Probleme mit dem Vaterbild und versuchen ohne Jesus auf Unwege ihr Vaterbild wiederherzustellen und das geht nicht. Gott, der Vater, kann nur in Jesus sichtbar werden. Und daher muss unser Fokus auf Jesus bleiben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wisst ihr, und wenn wir immer wieder sagen, wenn ich Gott sehen will, muss ich auf Jesus schauen. Und durch Jesus sehe ich auch den Vater. Hat Jesus nicht ständig gesagt, ich und der Vater sind eins? Und denk mal am Ende des Lebens von Jesus Christus, nach 3,5 Jahren mit den Jüngern sich abrackern, abplagen, ständig mit den Jüngern da sich abärgern. Am Ende des Lebens sagt ihm der Jünger und schaut ihm in die Augen und sagt, zeig uns den Vater. Und Jesus sagt, Johannes Kapitel 14, Jesus sagt, so lange war ich bei euch und ihr kennt mich nicht. Ja, dich schon, aber den Vater nicht. Und heute ist es im Grunde genommen ganz gleich. Ich habe ein schlechtes Gottesbild. Schau auf Jesus. Er sagte, ich und der Vater, wir sind eins. Wenn du mich siehst, siehst du ihn. Und darum, ich habe gelernt, das, was ich in Jesus sehe, ist Gott. Und das, was ich in Gott sehe, außerhalb von Jesus, ist nicht Gott. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Er ist der Unsichtbare, der Versteckte, das Verborgene. Das Geheimnis, das vor Grundlegung der Welt bereits verborgen wurde und sichtbar offenbar wurde es nur in Jesus. Und wisst ihr, es ist schon erstaunlich, du kannst überall über Gott reden. Jeder hat irgendwie seinen Gott. Aber den Jesus, den hast du ganz klar niedergeschrieben, wie er wirklich ist. Und darum, an Gott glaubt jede Religion, aber an Jesus scheiden sich die Geister. Und wenn er wieder zurückkommt ins Zentrum unseres Sein, ins Zentrum unseres Denken, ins Zentrum unseres Wesen, und wenn wir uns immer wieder sagen, in ihm sehe ich den Vater, in ihm sehe ich, dass er gut ist, in ihm sehe ich, wie genial er ist, dann können wir gar nicht anders als in einer Verliebtheit mit Jesus leben. Und wisst ihr, denk mal, wenn Jesus gesagt hat, dass es der Wille des Vaters ist, dass wir einen Herzensschrei haben, erlöse uns vom Bösen. Denk nur mal an diese Aussage, erlöse uns vom Bösen. Gott will, dass wir vom Bösen frei sind. Und wenn wir vom Bösen denken, dann denken wir eigentlich an den Teufel oder an Sünde. Es ist schon interessant, dass Jesus gekommen ist, um den Armen die gute Nachricht zu predigen. Was ist gute Nachricht für den Armen? Denk mal, ganz am Anfang in Lukas Kapitel 4, hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um den Armen die gute Nachricht zu verpredigen. Hör zu, du Armer, komm mal nach Brasilien, ich zeig dir, was wirkliche Armut ist. Wenn ich oft Leute höre, die mir ihre Probleme erzählen, weißt du, und ich weiß, unsere Probleme sind real, verstehe ich auch. Deine Probleme sind reale Probleme, aber nachdem ich zurückgekommen bin, das erste Mal von Brasilien nach Europa und dann Leute sind Schlangen gestanden, haben mir alle ihre Probleme erzählt, für die ich beten soll, haben mir gedacht, weißt du, was in meiner Welt ein Problem ist? In meiner Welt ist ein Problem, ob sich das Kind Sorgen machen muss mit 4 Jahren, wie oft es morgen vergewaltigt wird, 2 oder 4 Mal. Das ist in meiner Welt ein Problem. Dieses kleine Mädchen heult, ist 7 Jahre alt. Als ich rausging aus dieser Lehmhütte und sah, wie dieses Mädchen heult, ich ging zurück und ich nahm sie in die Arme und sagte, wie heißt du denn? Sie sagte mir ihren Namen. Und ich drückte und ich sagte, warum heulst du denn? Und sie sagte, ich habe keinen Papa. Und meine Mama, die bekommt erst am Wochenende Geld und da waren es noch 4 Tage bis dahin. Sie hat gesagt, ich habe die letzte Handvoll Reis für meine 3 kleinen Geschwister gekocht. Ich habe nichts, was ich ihnen morgen zum Essen geben kann. Und Jesus sagt, erlöst uns vom Übel. Und er kam, um das Evangelium den Armen zu predigen. Einem Armen zu sagen, hey, Jesus liebt dich, du kommst irgendwann in den Himmel, ist nicht gute Nachricht. Gute Nachricht ist, den Armen zu sagen, die Armut ist vorbei, weil Gott gut ist. Und wir haben so viele verkorkste Theologien. Gott ist gut, er will, dass es keine Armut gibt, er will, dass uns alles gut geht, er will, dass wir heil sind, er will, dass wir gesund sind, er will, dass unsere Seele gesund ist und er will, dass wir ihn lieben über alles, weil er uns zuerst so geliebt hat. Und dann sind alle diese Probleme schon gelöst. Sind alle schon gelöst. Krankheit ist übel, Sünde ist übel. Da kommt Jesus und sagt, euer Herzschrei soll sein, erlöse uns von dem Bösen. Und dann glauben wir, dass das Christenleben bedeutet, die nächsten 40 Jahre auf dieser Erde gibt es einen ständigen Kampf gegen die Sünde. Das ist ein Teil des Christenlebens. Auf der einen Seite sagen wir, erlöse mich vom Bösen, das Böse ist die Sünde. Auf der anderen Seite glaube ich, ich muss die Sünde ständig besiegen. Merkt ihr nicht, wie viele verkorkste Theologien wir in unserem Herzen aufgenommen haben? Wenn Jesus will, dass du erlöst bist vom Bösen und wenn die Sünde böse ist, heißt, dass er will, dass du frei bist von der Sünde. Und alle diese Dinge, die wir uns aufgegabelt haben im Laufe unseres Christenlebens, die sind alle Bausteine, wo wir in unserem Herzen ein Bild zusammenbauen, dass Gott doch nicht so gut ist. Okay, er sagt, verlöse mich von dem Übel, aber den Rest meines Lebens muss ich gegen die Sünde kämpfen. Das ist halt Teil des Christenlebens. Er sagt zwar, mein Vater versorgt dich, erlöse mich von dem Bösen, von der Armut, aber ich muss mir schon Sorgen machen, bis kurz vor meiner Pensionierung, wie wird es doch weitergehen finanziell? Er sagt zwar, erlöse mich von dem Bösen, aber wenn der Doktor sagt, sie haben diese oder jene oder die andere Krankheit, naja, dann ist es halt doch nicht, vielleicht will der Herr doch nicht, dass ich gesund bin. Und all diese Dinge, die wir in unser Herz erlauben, die sind Bausteine, die ständig ein falsches Bild von unserem Gott bauen. Und darum müssen wir müssen unser Herz davon überzeugen, dass er gut ist und er Recht hat und er die Wahrheit ist und die Umstände nicht die Wahrheit sind. Und ich wünschte, ich hätte bessere Worte, euch es zu erklären, dass wenn unser Herz mal überzeugt ist davon, wie gut er ist, dann macht dir dein Umstand nichts mehr aus. Er erschüttert dich nicht mehr. Er tut dir nichts mehr. Er stresst dich nicht mehr. Wenn wir diese Sicherheit haben, er kann außer gut gar nicht sein. In der schlechten Nachricht, da wirst du dich, am Anfang habe ich mich ja selbst überrascht. Als es dann plötzlich die Umstände sich ändern, ich gehe durch Schwierigkeiten und ohne, dass ich mir was sagen musste, kam man einfach, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Wow, danke Jesus. Und Daniel hat am Anfang sich oft gefragt, was ist mit ihm los? Wir fuhren mit dem Auto, wir haben gerade bei einer Konferenz gepredigt, wir hatten 2,5 Stunden Autofahrt, dann hatten wir circa 1 Stunde Zeit, um uns blitzschnell zu duschen, schnell raus aus dem Koffer, andere Sachen rein in den Koffer, zum Flughafen zu fahren und zum nächsten Konferenz zu fliegen. Und es war eine sehr wichtige Konferenz, sie haben schon gewartet auf uns, sie waren alle schon sehr aufgeregt. Daniel Lauch, er liebte diesen Ort, wo wir hinflogen. Und wir fahren mit dem Auto und plötzlich geht das Auto ein. Mitten auf der Autobahn geht nichts mehr. Auto steht. Ha, um Himmels Willen, wir kommen zu spät, wir kommen zu spät. Jetzt schaffen wir den Flieger nicht und die Konferenz, die warten schon. Sobald das Auto nicht mehr ging, es sprudelte nur so aus mir heraus. Oh Jesus, danke. Jesus, danke. Danke, danke. Jesus, du bist so genial. Jesus, you are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Und Daniel schaute mich mal kurz an. Und ich habe nicht mal probiert, das zu tun. Es ist einfach so normal gewesen. Jesus, du bist so gut. Wenn in deinem Herzen verankert ist, wie gut er ist, dann sprudelt es aus dir raus. In guten Zeiten sprudelt es aus dir raus, in schlechten Zeiten. Dann kann alles gegen dich pressen und pushen und kommen. Dann wird in deinem Herzen nur das rauskommen, was drin ist. Er ist gut. Und wisst ihr, und ich sagte so, er ist gut. Auf jeden Fall, die Geschichte endet so, dass ein Mann, der Automechaniker ist, der hatte in der Früh diesen verrückten Eindruck, eine Stunde zu fahren, um mit seiner Frau einen Kaffee zu trinken. Und die Frau hat gesagt, bist du verrückt? Ich bin schwanger. Eine Stunde Kaffee zu trinken, den mache ich doch zu Hause. Und er hat gesagt, komm, steig ein ins Auto. Was? Komm, steig ein. Und dann war er hier bei meinem Auto, richtete die Sachen, wir fuhren weiter, fuhren nach Hause, duschten uns und flogen weiter. Und ich sagte, siehst du Daniel? Wisst ihr, was mich nervt, soll man nicht sagen, weil die Liebe, die nervt sich ja nicht. Aber wisst ihr, was mich ein bisschen, wie soll ich das am besten sagen? Ihr wisst schon, dass die Christen immer sagen, wie gut Gott ist, wenn es ihnen gut geht. Das, ach, in mir dreht sich da immer was um. Wir zählen gewaltige Zeugnisse. So, siehst du, wie gut Gott ist? Ich habe noch nie einen Christen gehört, der gesagt hat, hey, ich habe ein Zeugnis. Der Doktor hat mich gerade mit Leukämie diagnostiziert. Gott ist so gut. Denke mal, in unserem Herzen haben wir, wie gut Gott ist, assoziiert mit den guten Dingen, die er tut. Und das ist falsch. Warum ist das falsch? Ist es falsch zu sagen, er ist gut, wenn uns etwas Gutes widerfahren ist? Nein. Aber es ist falsch zu sagen, er ist gut, wenn uns etwas Gutes geschieht und wenn etwas Schlechtes geschieht. Dann jammern wir herum, dann klagen wir herum, dann kritisieren wir, dann heulen wir uns bei allen aus, schicken wir auf jede WhatsApp-Gruppe, die wir nur finden können, bet für mich, bet für mich, bet für mich, bet für mich, bet für mich, es geht mir nicht so gut. Wisst ihr, was das zeigt? Es zeigt, dass unser Herz in Wirklichkeit nicht glaubt, dass er gut ist. Weil wenn unser Herz glaubt, dass er gut ist, ist er gut, egal was wir gerade durchmachen. Wenn unser Herz ergriffen hat, wie gut er ist und wie herrlich er ist und wie wunderbar er ist, dann sagen wir, er ist gut, wenn ich ein tolles Zeugnis habe. Und sagen wir, er ist gut, wenn der Arzt mich mit Krebs diagnostiziert hat. Sagen wir, es ist gut, wenn ich bankrott bin. Sagen wir, es ist gut, wenn alle mich verlassen und niemand liebt mich mehr. Dann werden wir immer sagen, hey, er ist gut. Mach mal ein bisschen eine eigene Herzinventur. Mach ein bisschen Herzinventur. Bei meinen Herzseminaren, da machen wir immer Herzinventur. Die Herzinventur geht so. Komm mal in die Stille und schau mal, wie du reagierst, wenn dir Gutes geschieht und wie du reagierst, wenn dir Schlechtes geschieht. Schau mal, sei mal ganz ruhig und sag, okay, was ist meine Reaktion, wenn mir was Schlechtes geschieht und was ist meine Reaktion, wenn mir was Gutes geschieht? Und wenn du ehrlich sagen musst, ah, wenn mir was Tolles geschieht, dann sage ich, Gott ist gut. Wenn mir was Schlechtes geschieht, dann sage ich, mir geht's beschissen, wer hilft mir da raus? Wenn unser Herz mal überzeugt ist, dass er wahrhaftig außer gut nichts anderes sein kann, als nur gut, weißt du, was geschehen wird? Umstände kommen, Umstände gehen, in unserem Herzen ändert sich nichts. Schwierigkeiten kommen, Schwierigkeiten gehen. Wir schlafen genauso gut, weil wenn wir an ihn denken, wissen wir, er ist gut. Dann können wir sogar so sagen, wie die drei Männer im Feuerofen. Ob unser Gott uns erretten wird oder nicht, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir beugen uns nicht vor dir. Und er war drin mit ihnen im Feuerofen, mit den drei Männern. Und nichts verbrannte, außer ihre eigenen Stricke, mit denen sie gebunden wurden. Darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Herz wirklich ergreifen, wie gut Gott ist. Wisst ihr, wie können wir durch schwierige Zeiten durchnavigieren? Das ist ja immer die Frage, denn ich persönlich, vielleicht bist du anderer Meinung, das steht dir voll frei, aber ich persönlich bin wirklich überzeugt, dass sehr, sehr, sehr harte Zeiten auf die Menschen zukommen werden. Alles arbeitet darauf hin, dass der Antichrist ähnlich in Erscheinung treten kann, weil die Welt ähnlich nach jemandem streitet, der diese Probleme lösen kann. Und von meiner Sicht, die Zeiten werden besser werden und schlechter werden. Für mich werden sie besser, für den Rest der Welt schlechter. Und für dich sollen sie auch besser werden, während sie für den Rest der Welt schlechter werden. Und wenn in deinem Herzen verankert ist, wie genial, wie gut, wie herrlich er ist, was für ein fürsorglicher, liebender Vater er ist, dann sind wir gut vorbereitet auf die schlechten und schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen. Warten für die Zukunft hilft dir nicht durch die Zukunft. Leute fragen mich immer, Reinhard, wie bereite ich mich vor auf die schwierigen Zeiten? Im Grunde genommen ist es ganz simpel. Lern ihm kindlich zu vertrauen. So simpel. Und du kannst ihm kindlich nicht vertrauen, wenn du nicht weißt, dass er auch so gut nur gut ist. Geht gar nicht. Menschen, die erfasst haben, wie genial und wie gut und wie herrlich er ist, und Menschen, die gelernt haben, ihm wie ein kleines Kind zu vertrauen, die werden gut durchkommen durch egal, was auf uns zukommt. In Brasilien erleben wir zurzeit ein Chaos. Wir hatten die Wahlen letzte Woche und die Wahlen sind genauso ausgegangen, wie ich es prophezeit habe, obwohl niemand wollte, dass meine Prophetie eintrifft. Und jetzt kommen dann die nächsten Wahlen wieder, in 2 Wochen, 3 Wochen. Und die Wahlen werden auch so ausgehen, wie ich sie prophezeit habe. Wir haben Chaos im Land. Was sich bei uns in Brasilien zurzeit abspielt, auf der politischen Szene, ist Chaos, ist wirklich Chaos. Leute leben in Angst, Leute leben in Panik. Wirtschaftlich ist es chaotisch. Und wisst ihr, es ist erst der Anfang der Wehen. Es ist erst der Anfang, dass wir jetzt durcherleben. Und wir Christen sind gut daran, wenn wir denken, dass Jesus hat uns klipp und klar vorausgesagt, dass in dieser Zeit, in der wir jetzt durchgehen, da wird die Liebe in vielen erkalten. Und die Liebe, das spricht die Bibel nicht von der Welt da draußen, die böse Welt wird lieblos werden. Das Wort Liebe ist Agape. Das heißt, die göttliche Liebe wird in vielen Christen erkalten. Bereite dich darauf vor. Deine eigenen Geschwister, die werden dich ablehnen, die werden dich hassen, die werden nicht mehr lieb zu dir sein. Die Liebe, die Agape-Liebe wird in vielen Menschen erkalten wegen der Gesetzlosigkeit. Das kommt auf uns zu. Jetzt stell dir vor, wenn der Bruder, der dich dein Leben lang so geliebt hat, den du 100% vertraut hast, plötzlich dein Feind wird und dich nicht mehr mag und dich öffentlich schmutzig macht und mit Schmutz besiedelt. Wie navigierst du dich durch solche Zeiten? Wie kommst du da gut durch? Wenn du weißt, dass er gut ist, kommst du gut durch. Weil dann vertraust ihm auch. Wenn du nicht weißt, dass er gut ist, tust du dir sehr schwer in solchen Zeiten. Und darum ist es für mich jetzt immer, immer, immer wichtiger, dass wir unser Herz beschützen von der Lüge, dass Gott nicht immer gut ist. Und darum, obwohl Debbie schon 30 Jahre vorher wollte, nicht das Herzbuch schreiben, ich glaube, jetzt war die richtige Zeit. Weißt du, ich weiß einfach, jetzt war der Zeitpunkt. Denn wenn wir je unser Herz schützen mussten vor Lügen, vor Furcht, vor dem ganzen Chaos, das jetzt auf uns einströmt, dann war es jetzt. Und jetzt gibt der Herr uns die Gelegenheit, dass er uns lehrt, wie wir an unserem Herzen arbeiten können, wie wir es verändern können und vor allem, wie wir es schützen können. Und ich habe mir selbst gesagt, nichts, ich erlaube nichts in meinem Herzen, das den Zweifel sehen könnte, dass Gott nicht gut ist. Ich erlaube das nicht. Wenn Leute oft mir alles Mögliche sagen, was alles, weißt du, ich stehe dann, ich bin höflich, ich bin nett, aber ich bin ja wirklich ein bisschen schizophren, glaube ich. Da stehe ich und in meinem Herzen, ich habe so 2 Gespräche, eins mit dir und eins mit mir. gleichzeitig. Das mache ich nicht immer so. Ich höre euch schon wirklich zu. Ich bin ganz Ohr, wenn ihr mit mir redet. Aber weißt du, wenn dann Leute versuchen, und du merkst ja, es kommt dieses, was auf dich ein, die wollen dich einfach so überschütten mit Angst und mit Negativen und mit Dingen, die Furcht, wisst ihr, dann habe ich einfach gelernt, so zu sein. In meinem Herzen ziehe ich eine riesengroße Mauer auf und sage, da kommt nichts rein. Du bleibst gut, Gott, du bist gut. Jesus, du bist wunderhübsch, du bist der Beste. Mein Jesus, es ist alles okay, alles okay. Und Leute kommen dann rüber und das und das und das und das. In meinem Herzen sage ich, Jesus bleibt gut, der Vater ist gut, Gott ist genial, Gott ist gut. Und ich habe mich entschieden, ich werde mein Herz schützen. Mit allem, was ich habe, werde ich mein Herz schützen vor der Lüge, dass Gott nicht 100% gut ist und sogar noch besser ist, als ich mir es vorstellen kann. Und solange mein Herz überzeugt bleibt, wie gut er ist, solange wird auch alles gut sein. Wir machen bis 17:30 Uhr.